Die Stunde ist ungewöhnlich, meine Damen und Herren, zu der wir Sie nun zu einem Hörspiel begrüßen dürfen, aber das passt, denn auch das Hörspiel selbst darf ungewöhnlich genannt werden. Wir senden eine frivole englische Boulevardkomödie, an der nichts ist, wie es zu sein scheint. Echt ist nicht einmal der Autor. Saul O'Hara nennt er sich, aber hinter diesem Namen versteckt sich der 1960 im Westen noch kaum gespielte, in Ost-Berlin lebende Dramatiker Peter Hax. Ein Meister des geschliffenen Dialogs wie des hintergründigen Humors. Gute Unterhaltung also mit Heiraten ist immer ein Risiko. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Perkins, Butler von Beruf. Ein guter Butler ist die Seele des Hauses, der Wahrer von Sitte und Manieren, das geschmackliche Gewissen seiner Herrschaft und der Hüter ihrer Geheimnisse. Diskretion ist seine wichtigste Eigenschaft und wird ihm schon mit der Muttermilch eingeflößt. Stellen Sie sich daher vor, was für einen ungeheuerlichen inneren Konflikt ein Butler durchgemacht haben muss, wenn er sich entschließt, auf die ganze Diskretion zu pfeifen und sich in die geheimen Belange seiner Herrschaft aktiv einzumischen. Also, ich werde Ihnen eine unglaubliche Geschichte erzählen. Ich unterbreche Sie ungern, Perkins, aber das ist meine Geschichte. Sie haben ja den Anfang gar nicht miterlebt. Aber zum Ende habe ich einiges beigetragen, Inspektor Campbell. Ein gewisses Detail. Ein entscheidendes, wenn Sie gestatten. Zugegeben, aber ich habe das Ganze eingefädelt. Mit erheblichem Risiko. Also nun fangen Sie schon mit der Geschichte an, Perkins. Das hatte ich gerade vor. Ladies and Gentlemen, würden Sie mir bitte folgen? Wir begeben uns in das England Agatha Christie's im Jahr 1990 und wandern zur Seepromenade des Badeortes Brighton an der Kanalküste. Dort sitzt Polizeiinspektor Campbell mit einem Kurgast zusammen auf einer Bank. Alt muss man werden, Oberst. Erst das Alter befähigt uns zum Nichtstun. Und das Nichtstun ist eine wunderbare Kunst. Der Ruhestand sagt Ihnen also zu. Oh, ich bin noch nicht pensioniert. Was, Sie sind noch nicht pensioniert? Nein. Ja, heißt das, Sie sind beruflich in Brighton? Ich bin beruflich in Brighton. Ich habe doch Ihre Laufbahn seit Jahren aufmerksam verfolgt und glaube sicher zu sein, dass ich in der Zeitung von Ihrer Pensionierung gelesen habe. Die Ankündigung, lieber Oberst, brachte aus Versehen das falsche Datum. Ich werde erst in ein paar Wochen pensioniert. Und Sie wollen noch arbeiten? Ja, ich muss, Oberst, ich muss. Das ist doch eine Rücksichtslosigkeit Ihrer Vorgesetzten, Sie noch in den allerletzten Wochen... Oh, nein, das geschieht auf meinen eigenen Wunsch. Ach. Wissen Sie, ich möchte zufrieden sterben. Und Sie wären nicht zufrieden, Inspektor? Mein Leben ist, wie die Bildhauer sagen würden, noch ein Torso. Kurz gesagt, Oberst, ob ich jemals in Frieden meine letzten Jahre genießen kann, hängt davon ab, ob es mir gelingt, die zwei Fälle, an denen ich seit Jahrzehnten arbeite, in diesen letzten Wochen zum Abschluss zu bringen. Also, Sie machen mich neugierig. Fälle, an denen einer der fähigsten Kriminalisten Englands jahrzehntelang vergebens arbeitet? Es handelt sich um zwei der fähigsten Mörder Englands. Ach, würde es Ihnen etwas ausmachen, mir davon zu erzählen? Ich bin ein alter Soldat, Inspektor, aber mit Mördern hatte ich noch nie zu tun. Der eine Fall könnte Sie vielleicht interessieren. Stellen Sie sich einen Mann vor, der 6-mal verheiratet war. Ja, aber das ist kein Verbrechen, Inspektor, das ist eine Strafe. Reich verheiratet. Ach so. Alle seine Frauen waren reich. Hat sie beerbt. Sein Vermögen ist sehr groß. Er ist ein angesehener Bürger unseres Landes. Pfarrer verkehren mit ihm, Beamte, Politiker. Erstaunlich, wie? Entschuldigen Sie meine Schwerfälligkeit, Inspektor. Mir ist die kriminalistische Seite des Falles entgangen. Ach, habe ich vergessen zu erwähnen, dass er seine Frauen umgebracht hat? Ach. Ja, das hat er nämlich. Hat sie ermordet. Alle sechs. Ein Blaubart? Nein, ein kaltblütiger Geschäftsmann, der aus dem geringstmöglichen Kapital, einem Hammer, einer Säge, ein paar Flaschen Gift, den höchstmöglichen Profit herausschlägt. Ein Ungeheuer. Ein Gentleman. Ja, und warum verhaften Sie ihn nicht? Ja, lieber Oberst, ich kann ihm nicht das Mindeste beweisen. Alle sechs Morde können auch Unglücksfälle gewesen sein. Ich kenne jede seiner einzelnen Untaten und ich bin machtlos. Ein bemerkenswerter Mensch. Allerdings. Obgleich ich nie begreifen werde, was zum Teufel die Frauen an Ihnen gefunden haben, Oberst Brackleby. Ja, sprechen Sie jetzt von mir, lieber Inspektor. Sie sind nicht jung und waren nach Fotos zu urteilen nie schön. Sie besitzen weder Verstand noch Zartgefühl, weder Charme noch Kenntnisse. Sie sind ein Ausbund von Mittelmäßigkeit. Was ist das Geheimnis Ihrer Erfolge? Und jetzt verstehe ich Sie. Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Es gibt doch nichts Erquicklicheres als den alten, echten britischen Humor. Aber bitte halten Sie mich nicht für einen Volltrottel, Inspektor, wenn ich offen zugebe, dass ich die Pointe Ihres ausgezeichneten Witzes nicht begriffen habe. Ich habe Ihnen wohl nicht gut genug erzählt. Ja, das wird es sein. Entschuldigen Sie mich, bitte. Ich sehe mal eben nach der Morgenzeitung. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir den Guardian mitzubringen? Ja, aber ganz so gar nicht, mein lieber Inspektor. Ich gehe inzwischen die Möwen füttern. Der Mensch ist gut, Mrs. Barley. Das können Sie mir aufs Wort glauben. Es gibt unwissende Gehirne, aber es gibt keine schlechten Herzen. Nicht eines. Und das sagen Sie angesichts Ihrer Anstalt mit lauter kleinen Verbrecherinnen? Sie dürfen meine Schützlinge nicht so nennen, Mrs. Barley. Sie kennen sie nicht. Na. Natürlich. Einigen von ihnen fehlen die genauen Begriffe vom Wert des Eigentums. Und andere sind wenig aufgeklärt über den Sinn der Autorität und der Moral. Aber es sind liebe Kinder. Und sie haben alle ein Herz. Und alle eine Vorstrafe. Das ist Vergangenheit. Seit ich die Mädchen unter meiner Obhut habe, hat keine von ihnen eine Handlung begangen, die einen Schatten auf ihren Charakter wirft. Ich habe keinen Respekt vor ihren scheußlichen kleinen Gören, aber überaus großen vor ihren Ansichten. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie uns eine bestimmte Summe zur Verfügung stellen würden. Es kann auch gern viel sein. Offen gestanden, ich fürchte, dass ich fast am Ende bin. Wissen Sie, dass ich meinen Butler werde entlassen müssen? Perkins? Sie haben ihn bemerkt, nicht wahr? Er ist der vollkommenste Butler Englands. Er kann alles, weiß alles, findet alles. Und ist diskret? Die Diskretion selbst. Mich von ihm zu trennen, ist das größte Opfer, das ich meinen Mädchen bringen kann. Oh. Ja, und selbst das verschafft mir keine wesentliche finanzielle Erleichterung. Aber ich kann die Kinder doch nicht wieder in die Welt hinausschicken. Die Umstände dort würden ihnen nicht erlauben, sich nach den Grundsätzen zu richten, die ich ihnen beigebracht habe. Hören Sie, ich würde Ihren Butler eventuell übernehmen. Ach ja? Verzeihen Sie. Oh, das... Sie sind Miss Dodd, nicht wahr? Ja. Eine Ihrer bezaubernden Schülerinnen sagte mir, dass ich Sie hier finden könnte. Sie beschrieb Sie als die Dame mit dem komischsten Hut und den freundlichsten Augen in Brighton. Ich heiße Fletcher. Sie sind der Mr. Fletcher? Derselbe. Der junge Lehrer, der bei mir unterrichten sollte? Jawohl. Mein Gott, das ist ja eine Katastrophe. Aber nein. Sehen Sie, Mr. Fletcher, ich bat Sie doch telegrafisch nicht herzukommen, aber die Post ist so furchtbar unzuverlässig. Und vermutlich habe ich überhaupt vergessen, das Telegramm aufzugeben. Liebe Mrs. Barley, das ist Mr. Fletcher, ein überaus hoffnungsvoller junger Pädagoge. Mr. Fletcher, das ist Mrs. Barley, eine Dame, deren Güte sie zur letzten Stütze unseres unglücklichen kleinen Unternehmens gemacht hat. Guten Tag, Mrs. Barley. Bitte machen Sie sich kein zu schmeichelhaftes Bild von mir, Mr. Fletcher. Die einzigen Beweggründe, die mich veranlassen, dem Heim hin und wieder beizuspringen, sind die Freundschaft zu unserer lieben Honoria, der keiner so leicht etwas abschlägt. Und der eitle Wunsch, meine kleine Position in der Gesellschaft mit etwas Würde zu erfüllen. Mr. Fletcher, ich offenbare Ihnen die ganze Wahrheit. Ich kann es mir nicht leisten, eine zusätzliche Lehrkraft anzustellen. Meine Mittel sind erschöpft. Ich kann das Heim noch ein paar Monate über Wasser halten, wenn ich sehr sparsam bin. Ich hatte mit einem bescheidenen staatlichen Zuschuss gerechnet. Aber die Herren haben mir geschrieben, dass sie das Geld gerade nicht zur Hand haben. Sie hatten anscheinend wieder die günstige Gelegenheit, ein U-Boot zu kaufen oder etwas Ähnliches. Und so, lieber Mr. Fletcher... Aber Miss Dodd, das haben Sie mir doch alles telegrafiert. Ach... Haben Sie das Telegramm doch bekommen? Ja. Ja, dann... Warum sind Sie dann gekommen? Um zu arbeiten, Miss Dodd. Und da Sie mir kein Geld zahlen können, werde ich zunächst ohne Gehalt arbeiten. Mr. Fletcher, ich sage Ihnen mit Entschiedenheit, dass das nicht geht. Das geht schon. Ein junger Mann muss Geld verdienen. Er muss leben und vergnügt leben. Zu meinen wichtigsten Vergnügungen gehört eine Arbeit, die mich befriedigt, Miss Dodd. Da fängt der Spaß an. Außerdem, ich habe ein bisschen Geld. Wie viel Geld haben Sie? Genug, um durchzukommen. Also keines? Doch, Miss Dodd. Wie viel? 100 Pfund im Jahr. Davon kann man nicht mal ein Denkmal unterhalten, geschweige denn einen jungen Mann. Hätten Sie Geld im Überfluss, Mr. Fletcher, dann nehme ich Ihr Angebot ohne Bedenken an. Na, dann sind wir uns doch einig. Ich glaube, dass meine Anstalt hilft, das Los der Menschen zu verbessern. Aber ich bin durchaus nicht gewillt, im Namen der Menschlichkeit irgendjemanden zu ruinieren. Ausgenommen sich selbst, nicht wahr? Mr. Fletcher, wollen Sie davon absehen, persönliche Dinge in eine rein geschäftliche Unterredung zu mischen? Gern. Miss Dodd, ich versichere Ihnen, dass mich allein das Interesse an meiner wissenschaftlichen Fortbildung zu Ihnen führt. Ihr Institut genießt einen hervorragenden Ruf in der Fachwelt. Ach, es sind ja nur gut gemeinte Bemühungen. Ich bin nur eine Laien. Ich meine, ich... Mr. Fletcher, Sie versuchen, mich durch Komplimente herumzukriegen. Natürlich. Wann kann ich anfangen? Sie sind ein hartnäckiger Mensch. Also der richtige Mann für schwer erziehbare Kinder. Ich fürchte ja. Abgemacht, Miss Dodd. Ein reizender Eifer, nicht wahr? Es stände besser um unsere Welt, wenn mehr junge Leute sich von Selbstlosigkeit leiten ließen, als vom Motorradfahren oder vom Bolschewismus. Ich schicke Ihnen noch heute Ihren Scheck, liebe Honoria. Sie sind ein Engel, Mrs. Barley. Also kommen Sie in Gottes Namen, Mr. Fletcher. Ich werde Ihnen Ihre neue Wirkungsstätte zeigen. Mrs. Barley. Bye, bye. So, Schluss. Schluss, ihr gierigen Geschöpfe. Guten Morgen, Mrs. Barley. Sie? In Person. Welcher üble Wind hat Sie hergeblasen? Sie waren es, Mrs. Barley. Ich denke, Sie sind pensioniert. Ah, Sie haben die Zeitungen studiert. Leider eine Fehlmeldung. Ich werde erst in ein paar Wochen das Glück der Muße genießen. Bis dahin steht mir noch schwere Arbeit bevor. Ja, im Vertrauen. Ich habe noch zwei Fälle zu lösen. Ich möchte wissen, womit ich das Vertrauen eines Polizisten verdient habe. Mit 6 Gattenmorden, Mrs. Barley. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie im Laufe Ihres freilich nicht kurzen Lebens folgende Gentlemen, Mr. Inglethorpe, Mr. Musgrave, Mr. Clithering, Mr. Knox, Mr. Meredith und Mr. Barley geheiratet, getötet und beerbt haben. Insofern sind Sie einer der von mir erwähnten Fälle. Ich habe Ihnen mehrmals versichert, dass Sie sich irren, Inspektor. Ja, 6-mal. Auch Scotland Yard kann irren. Nicht 6-mal, Mrs. Barley. Wenn das so ist, so fordere ich Sie auf, mich zu verhaften. Ich bin untröstlich, Mrs. Barley. Aber zu meinem eigenen Schmerz verfüge ich über keine Beweise. Woher nehmen Sie dann die Frechheit, ein so leeres Geschwätz von sich zu geben? Nur Ihnen gegenüber, Mrs. Barley. Sie werden doch nichts herum erzählen, nicht wahr? Und Sie glauben ernstlich, ich würde mich mit Ihnen über Ihre lächerlichen Fantasien unterhalten? Mrs. Barley, der Mensch braucht nicht nur Erfolg, er braucht auch Anerkennung. Ich hoffte, es wäre Ihnen nicht unangenehm, mit einem Vertrauten über Ihre mörderische Geschicklichkeit zu plaudern. Die Unverschämtheit der britischen Polizei übertrifft noch Ihre Unfähigkeit. Leben Sie wohl, Inspektor. Es hat mich nicht gefreut. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Hallo, Oberst Brockleby! Wer ist denn diese kümmerliche Figur? Noch ein Polizist? Leider mutet man mir zu, allein zu arbeiten. Oberst Brockleby ist lediglich ein reicher Nichtstuer. Wiedersehen, Mrs. Barley. Bleiben Sie, Mr. Campbell. Ich glaube nicht, dass es den guten Sitten entspricht, eine Dame einfach stehen zu lassen, wie? Hier ist Ihre Zeitung. Besten Dank, Oberst. Halten Sie es nicht für angebracht, mir diesen Gentleman vorzustellen? Oh, ich glaube nicht, dass Sie irgendwelches Interesse... Würden Sie mich freundlicherweise mit der Dame bekannt machen? Naja, also bitte. Das ist Oberst Brockleby und Mrs. Barley. Ich glaube, ich sah Sie gestern beim Kurkonzert. Ganz recht. Ich habe Sie auch bereits dort schon gesehen und bewundert. Und wie bekommt Ihnen die Seele? Ein Jungbrunnen. Ich hoffe, sie sagt Mr. Barley ebenfalls zu. Ich bin Witwe. Oh Gott, verzeihen Sie. Ich hoffe, ich werde die Ehre haben, Ihre Frau Gemahlin begrüßen zu können. Mrs. Brockleby ist leider im Frühjahr einem Unglück zum Opfer gefallen. Oh, wir sind also Schicksalsgenossen. Ja. Inspektor? Ja, bitte. Waren Sie nicht im Begriff, Ihre Promenade fortzusetzen, Inspektor? Ja, für eine erfolgreiche Kur ist Bewegung vonnöten, nicht wahr? Oh, Sie sind so aufmerksam, Oberst. Also, wenn Sie mich also entschuldigen wollen. Aber gerne. Sie sind ein bezaubernder Plauderer, Oberst Brockleby. Aber dem tiefer Blickenden entgeht nicht, dass Sie im Grunde sehr allein sind. Ein Mann hat nur einen treuen Kameraden. Die Einsamkeit. Haben Sie denn gar keine Anverwandten? Keine Geschwister? Kinder? Neffen? Niemanden. Ich stehe allein wie ein alter Ahorn in der Heide. Wie gut ich Sie verstehe. Dann darf ich annehmen, das bittere Los der Einsamkeit sei auch Ihnen nicht fremd. So ist es. Deine Geschwister, Kinder, Neffen. Ich gehöre zu den Menschen, welche einsam geboren sind. Sagen Sie das nicht, Mrs. Barley. Eine so attraktive Frau und so einsam, das ist wie ein General ohne Armee. Wie entzückend Sie scherzen, Oberst. Oh, der Witz liegt darin, dass ich die Männer Englands einer Armee vergleiche, die nur auf Ihr Kommando wartet, um scharenweise dahin zu sterben. Dahin zu sterben? Wieso? Ja, in Bewunderung Ihrer Schönheit. Ach, so meinen Sie das? Aufrichtig. Ach, wo nehmen wir die Stärke her, alles zu ertragen, wenn wir nicht lächeln könnten? Unter Schmerzen vielleicht, aber lächeln. Ich gestehe Ihnen, dass ich seit einer Viertelstunde froh bin über meinen Entschluss, den Sommer hier zu verbringen. Es ist wundervoll hier. Freilich ein bisschen kostspielig, wie? Nicht für mich. Ich bin von der allgemeinen Notlage des oberen Mittelstandes verschont geblieben. Aber ich höre, Vater Staat erweist sich wenig dankbar seinen treuen Offizieren gegenüber. Wenig dankbar? Sie sind sehr höflich gegen Vater Staat. Dieses Gemeinwesen, welches sich als Wohlfahrtsstaat feiern zu lassen liebt, verschwendet alle Sorgen an die niederen Klassen, deren geringe Bedürfnisse solchen Überfluss gar nicht aufzunehmen vermögen. Diejenigen aber, die mit ihrem Blut den Reichtum und die Größe Englands errichteten, die sterben in Not und Vergessenheit. Millionen Meilen haben sie kämpfend zurückgelegt. Aber das ist auch alles, was sie zurückgelegt haben. Also entschuldigen Sie, dass ich mich errege, aber Undankbarkeit erregt mich. Meine Freunde nennen mich einen zornigen alten Mann. Ja, das ist wirklich sehr schlimm. Nun, Oberst Brockelby, es hat mich sehr gefreut. Ich habe leider noch eine Verabredung beim Kurkonzern. Glücklicherweise treffen solche elenden Umstände auf mich selbst nicht zu. Ach. Ja, ich darf sagen, dass mein Vermögen nicht unbeträchtlich ist. Ach ja? Aber das ist doch wirklich ganz unwichtig. Ja, wirklich. Sind irdische Güter ein Ersatz für mangelndes Verständnis? Der Mensch hat eine Seele. Ach, dass Sie das sagen, meine Gnädigste, vollendet mein Glück. Es ist eine meiner Lieblingsmeinungen. Ja? Mrs. Barley, ich habe eine Bitte an Sie. Nennen Sie mir Ihren Vornamen. Oberst. Ihren Vornamen. Nun, Lydia. Lydia. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Das Kurkonzert hat schon angefangen. Sehen wir uns wieder, Lydia? Vielleicht. Ich hoffe es. Ein elementarer Trottel. Die dämlichste Schreckschraube, die mir je untergekommen ist. Bye, bye. See you later. Köstlich. Köstlich. Sie haben angebissen. Begleiten Sie mich jetzt bitte zu einer hübschen Villa. Wir befinden uns in der Hall, dem Hauptraum und Herzstück des Hauses. Von hier aus geht es in die Küche, in den Keller, den Garten, die Bibliothek und die Treppe hinauf zur Galerie mit den Schlafräumen. Miss Honoria Dodd, Sie kennen sie schon, die Leiterin der Anstalt für verwahrloste Mädchen, ist eben eingetreten in Begleitung ihres Butlers. Oh, Perkins, sehen Sie doch! Der Butler, Sie haben es erraten, bin ich. Perkins, hier liegt ein Kronleuchter. Sehr wohl, Madam. Er scheint von der Decke gefallen zu sein. Wie recht Sie immer haben, Perkins. Oh. Was ist, Perkins? Die Befestigung ist halb durchgefeilt. Welcher Leichtsinn. Er hätte jemandem auf den Kopf fallen können. Oh ja. Perkins, ich bin überzeugt, dass Sie sich bei Oberst Brockelby wohlfühlen werden. Es ist eine gute Position. Ich hätte Sie niemals an einen Haushalt abgegeben, der nicht über die notwendigen gesellschaftlichen Qualitäten verfügt, um Ihre Vorzüge zu würdigen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Madame. Darf ich indessen erwähnen, dass ich es vorzöge, auf meinem bisherigen Posten zu verbleiben? Nein, Perkins, das dürfen Sie nicht. Ich sträube mich nicht gegen die Notwendigkeiten, Madame. Ich gestatte mir nur auszudrücken, dass ich diese Notwendigkeit schmerzlich empfinde. Ich bin sehr gerne bei Ihnen gewesen. Es wird Ihnen hier gefallen, Perkins. Ich bliebe lieber bei Ihnen. Perkins, meinen Sie, die Tatsache, dass unser Kontrakt gelöst ist, gibt Ihnen die Freiheit, mir das Herz zu brechen? Ich bitte um Verzeihung, Madame. Gewiss nicht. Reden wir nicht mehr davon. Ach, Miss Dodd, wie reizend von Ihnen. John, Sie doch. Miss Dodd hat Ihren Butler persönlich hergebracht. Oh, guten Tag, Miss Dodd. Wirklich sehr lieb von Ihnen. Was ist denn mit dem Kronleuchter? Denken Sie, er war heruntergefallen, als wir eintrafen. Wie unangenehm. Es ist sehr schwer, einen echten gotischen Kronleuchter zu finden. Gewöhnlich versuchen Sie, einen mit Imitationen hereinzulegen. Wie geht es Ihnen, Miss Dodd? Danke, sehr gut. Und wie fühlt sich das jung vermählte Paar? Oh, Honoria, es ist der Himmel, wieder einmal jung verheiratet zu sein, nicht wahr, John? In der Tat, Miss Dodd. Zwei alte Weiden am Fluss, vom Morgentau einer neuen Liebe verjüngt. Mag sein, man könnte unseren Entschluss überstürzt nennen, aber ich habe ihn noch keine Sekunde bereut. Die plötzlichen Heiraten sind immer die besten. Die anderen finden gewöhnlich gar nicht statt. Es kommt mir vor, als lebten wir schon eine Ewigkeit zusammen. Und in alle Ewigkeit werden wir unser Glück ineinander finden. Amen. Man muss zusammenstimmen, Miss Dodd. Man muss spüren, was der andere fühlt und denkt. Das ist das ganze Geheimnis einer glücklichen Ehe. Ja. Heute Morgen, angesichts des vortrefflichen Wetters, dachte ich bei mir, man müsste Pilze sammeln gehen. Nach dem Regen werden sie aus dem Boden schießen. Und schon, sagte meine geliebte Lydia... Wollen wir nicht Pilze sammeln gehen, John, sagte ich. Wenn Sie das ist zusammenstimmen. Das war so ein reizender Spaziergang, das Binsenkörbchen über dem Arm, wie eine Schäferin. Und am anderen Arm, John, mein starker Schäfer, denken Sie noch, beim Wasserfall wäre ich fast von der Brücke gestürzt. Ich stolperte und John rettete mich. Nein! Was wären wir ohne die Männer? Allerdings hat er sich so ungeschickt dabei angestellt, dass ich beinahe erst recht hinuntergefallen wäre. Wie kannst du das sagen? Du hast mich ja mehr gestoßen als gehalten. Glücklicherweise hatte ich dich so fest am Arm, dass du mitgestürzt wärst. Ja, aber ich habe mich uns dann doch noch festhalten können. Nicht wahr, Darling? Oh. Mist, dort, mir stand ja fast das Herz still, als ich meine geliebte Lydia über den Abgrund schweben sah. Und zu denken, dass meine Ungeschicklichkeit mich ihrer beraubt hätte. Naja, aber Gott sei Dank ist ja alles noch gut gegangen. Wir haben herrliche Pilze gefunden. Überlassen Sie sie Perkins. Perkins versteht sich wundervoll auf Pilze. So? Ich hatte zwar nie Gelegenheit, das festzustellen, denn ich selbst esse keine Pilze. Aber Perkins versteht sich auf alles wundervoll. Perkins? Madam? Ich übergebe Sie meinen besten Freunden. Sie werden mich nicht enttäuschen, nicht wahr? Ich werde mein Amt zu Ihrer vollen Zufriedenheit ausführen, Madam. Na, Perkins, wir werden schon miteinander zurechtkommen. So, hier sind die Schlüssel. Nehmen Sie Haus, Garten, Keller, Ihr Zimmer. Gut. Falls Sie den Schlüssel zum Weinkeller vermissen, den habe ich. Den gebe ich nicht aus der Hand. Ich war in Indien. Trinken Sie? Nein, Sir. Wie gesagt, meine indischen Dienstboten hatten alle ein religiöses Gelübde abgelegt, keinen Tropfen Alkohol anzurühren. Seither pflege ich, den Schlüssel zu behalten. Jawohl, Sir. Geben Sie die Pilze in die Küche, Perkins. Sind sie in Ordnung? Ja, alle in Ordnung, Madam. Lucy soll eine Pilzsuppe daraus machen. Sie soll keine wegwerfen. Es ist genau die richtige Mischung. Sehr wohl, Madam. Nein, warten Sie, lassen Sie sie stehen. Entfernen Sie erst den Kronleuchter. Sofort, Sir. Ganz recht, man könnte sich verletzen an den Glassplittern. Kriegen Sie sie gut auf. Jetzt müssen Sie aber unbedingt unser Häuschen ansehen, liebste Honoria. Kommen Sie, mein Zimmer hat einen bezaubernden Blick über das Meer. John, kommst du nicht hinauf? Gleich, Liebste, gleich. Ich suche nur meine Pfeife. Das ist ja entzückend. Ihr Boudoir. Aber Johns Zimmer ist auch sehr hübsch, so gemütlich. Der Pilz kommt. Ein so. Richtiges kleines Zuhause. Jetzt nichts hier rein mit den Dingern. So. John! Komme, mein Goldstückchen, ich komme schon. Ach du lieber Himmel, müssen die Pilze gerade auf die Scherben fallen. Na ja, man muss sie eben sehr gut waschen. Nanu, das ist doch ein... Giftreizger. Ein Satanspilz und ein Steinteufel. Die habe ich da vorher gar nicht gesehen. Na, weg damit. Aber jetzt kommen erstmal die Scherben weg. Wir haben das Haus vorläufig für ein halbes Jahr gemietet. Wollen Sie nicht länger hier bleiben? Doch, dieser Ort lässt uns nicht mehr los. Wir haben uns entschlossen, hier bis zu unserem Tod zu leben. Da freut mich denn bloß meine Brille. Ohne Brille bin ich nur ein halber Mensch. John, Liebling, führst du Miss Dodge schon mal in den Garten? Er ist einfach wundervoll. Ach, ich liebe Gärten, Oberst. Von Gänseblümchen bis zur alten Eiche. Ach, Sie werden staunen, Miss Dodge. Unsere Gänseblümchen sind so groß wie so, hinein damit. Und gesegnete Mahlzeit. Ach, da ist sie ja. So was Dummes. Ich hab sie in der Tasche. Und jetzt die Pilze. Was? Jetzt liegt da schon wieder ein Giftreizger? Tatsächlich. Und ein Knollenblätterpilz und noch einer. Das ist ja überaus merkwürdig. Lucy, waschen Sie die Pilze ganz gründlich. Und die drei da werfen Sie ja weg. Thank you. Guten Tag, Miss Polly. Na, Perkins, wie ist es denn bei der alten Wohltätigkeitsschatheke? Perkins ist ein Gentleman, Polly. Deswegen haut er dir jetzt keine runter. Guten Tag, Miss Jennifer. Guten Tag, Perkins. Wir wollen Miss Dodd abholen. Guten Tag, Sir. Die Herrschaften befinden sich im Garten. Ich werde sie melden. Perkins? Miss Jennifer? Perkins, wir vermissen Sie sehr. Es ist sehr freundlich von Ihnen, Miss Jennifer. Sie waren der einzige Mensch von Erziehung unter all diesen verwahrlosten Geschöpfen. Du bist doch auch ein Süße. Eben. Ich vermisse den wohltätigen Einfluss, den Mr. Perkins immer ausgeübt hat. Auf dich allerdings nie. Auf mich kann kein Einfluss ausgeübt werden. Ich bin moralisch bereits total deformiert. Sie sind noch viel zu jung, Polly, um über Moral zu reden. Wollen Sie damit sagen, ich sei zu jung für Unmoral, Mr. Fletcher? Bevor Sie so etwas behaupten, sollten Sie mal meine Einweisungspapiere sehen. Deine Art, mit sowas anzugeben, hat etwas schrecklich Vulgäres, Polly. Es genügt doch, wenn du auf fein machst, Jenny. Ich mache nicht auf fein. Aber ich bin empfänglich für einen guten Einfluss, nicht wahr, Perkins? Durchaus, Miss Jennifer. Und es ist ein wahres Vergnügen, Sie zu beeinflussen. Oh, Perkins, das sagen Sie nur aus Höflichkeit. Sie sind immer höflich. Höflichkeit gehört zu meinem Beruf, Miss Jennifer. Ach, Perkins, wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, woran man erkennt, wenn Sie einen leiden mögen. Ich würde mir jedenfalls erlauben, darauf hinzuweisen. Na, und? Sie haben eine besondere Sympathie, Miss Jennifer. Ja. So wie alle Schülerinnen von Miss Dodd. Oh. Sie gestatten, dass ich mich jetzt zurückziehe, um Sie zu melden. Wenn er doch nur nicht so ein Gentleman wäre. Aber dann wäre er nicht Perkins. Perkins! Tolle Bude, was? Die alte Schachtel hat Geschmack. Sprechen Sie bitte anständig oder mit jemand anderem. Wenn Sie mich erziehen, werde ich immer sinnlich. Liebe Polly, ich habe das Gefühl, dass Ihnen der Nutzen der Erziehung nie recht klar geworden ist. Wenn das einzige Gefühl ist, das Sie haben, dann... Also, ich befolgte einmal einen Befehl meiner Mutter nicht. Und durch diesen Ungehorsam machte ich mich zur Waise. Männer heiraten immer ihren Muttertyp, nicht wahr? Sie war aber nur meine Adoptivmutter. Und wie war das mit dem Befehl? Wir lebten an der See. Ich besaß ein kleines Faltboot. Es war eine Küste, wo ich nicht paddeln durfte, weil eine mächtige Strömung jeden ins offene Meer hinauszog. Eines Tages hatte ich Streit mit ihr. Sie fuhr in die Stadt und ließ einen Zettel auf dem Tisch zurück. Darauf stand: Wage es ja nicht zu paddeln, Lancelot, sonst wirst du mich kennenlernen. Und? Was hätten Sie gemacht? Ich wäre gepaddelt. Sie sind sehr unvernünftig, Polly, und sehr schlecht erzogen. Na, was taten Sie? Ich ging paddeln. Ich wurde abgetrieben und wäre gesunken, wenn mich nicht die Besatzung eines kleinen irischen Frachters aufgefischt hätte. Und die haben Sie nach Hause geschickt? Das konnten Sie nicht. Ich redete Ihnen ein, ich hätte meinen Namen vergessen und ich hätte keine Eltern. Der Captain trug übrigens einen roten Bart, der mir sehr gut gefiel. Er stammte aus Dublin und hieß Francis Fletcher. Und was fing er mit Ihnen an? Er schickte mich in die Schule und später auf die Universität. Und dann starb er und hinterließ mir 100 Pfund im Jahr. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich alles? Um mir zu beweisen, dass man folgsam sein muss. Richtig. Richtig. Es ist zu aufmerksam, Mr. Fletcher, dass Sie mich abholen. Das ist Mr. Fletcher, John, der entzückende junge Mann, den Miss Dodd in ihr Heim für verwahrloste Mädchen aufgenommen hat. Verstehe. Co-Education. Guten Tag, Mrs. Brockleby. Guten Tag, Mr. Brockleby. Hi, Leute! Polly, Liebling. Die herkömmlichen Umgangsformen haben den Zweck, das Leben zu erleichtern, was ein rüpelhafter Ton mit Sicherheit nicht tut. Begreifst du? Guten Tag, how do you do? Wie geht es Ihnen? Ihre Methode ist bewundernswert, Honoria. Ich verabschiede mich, meine liebe Lydia. Ihr Heim ist bezaubernd und Ihre Ehe so erfolgreich. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Es war so schwer für Sie. Und nun ist endlich alles gut. Honoria. Ich bin sicher, Oberst Brockleby ist Manns genug, um Sie für die Trennung von 6 aufrechten Gatten zu entschädigen. Leben Sie recht wohl. So, du warst schon öfter verheiratet? Ja, John. 6-mal? Ja, John. Warum hast du mir das verschwiegen? Liebling, ich wollte dich nicht mit meinem Kummer belästigen. Ach, dann nochmal. eine sechsmal geschiedene Frau. Aber John, wofür hältst du mich? Ich würde mich nie scheiden lassen. Ich halte diesen Schritt für absolut unladylike, um nicht zu sagen unanständig. Aber was zum Teufel ist aus dieser ganzen Rotte von Männern geworden? Gott hat sie zu sich genommen, mein Lieber. Du meinst? Sie sind tot. Seltsam. Gleich sechs auf einmal. Es geschah natürlich nacheinander, Liebling. Darf ich servieren? Bitte, ja. Perkins. Ja. John, bitte. Erlauben wir der Vergangenheit nicht, ihre düsteren Schatten über unsere Suppe zu werfen. Riecht sie nicht wundervoll? Ein köstlicher Duft, wirklich. Oh, diese Suppe könnte Tote aufwecken. Ich wünsche wohl zu speisen. Okay. Guten Appetit, Liebster. Guten Appetit. Ach, ich habe jetzt richtigen Hunger. Ich hätte es keine Sekunde länger aushalten können, Liebste. Was ich sagen wollte... Ja? Lass es dir gut schmecken. Danke. Bitte. Also, guten Appetit. Guten Appetit. Guten, guten Appetit. Du isst ja nicht. Ja, ich warte, dass du anfängst. Die Frau herrscht in der Küche, der Mann bei Tisch. Oh, die Suppe ist noch heiß. Du musst vorsichtig vom Rand abnehmen. Bitte greif doch zu. Ich möchte genießen, wie es dir schmeckt. Ja, wo ist denn der Pfeffer? Koste doch endlich. Also, warum ich so leidenschaftlich gern Pilze esse, das macht das bodennah, was du spürst. Der Pilz zieht die kräftigste Feuchtigkeit und die tiefsten Gewürze aus dem Erdenschoße. Und was du im Mund hast, das sind Dinge wie Wald, nämlich Humus, schwarzer Boden. Du willst doch nicht andeuten, dass Lucy nachlässig geputzt hat, John. Ausgeschlossen, Liebste. Dann iss, die Suppe kann ja nicht mehr heiß sein. Ich warte noch auf den Pfeffer. Bitte schön, hier ist er. Ach, jetzt ist mir zu viel Pfeffer hineingekommen. Wie ungeschickt. Jetzt musst du die köstliche Suppe allein essen, mein Kind. Nicht doch, John. Hier, nimm meine. Um gar keinen Preis. Ohne dich bringe ich keinen Bissen herunter. Also ich bitte dich, iss jetzt. Dieses Getue ist doch wirklich überflüssig. Sag mal, du warst doch auch schon verheiratet. Allerdings, ja, meine Liebe. Öfter? Nur sechsmal. Du bist doch hoffentlich nicht geschieden worden. Lydia, meine Frauen sind selbstverständlich gestorben. Alle? Alle. Sonderbar. Nun ja, wie deine Männer. Wie meine Männer? Genau so. Wirklich? Ehrlich gesagt, John, ich mag keine Pilze. Ich auch nicht. Ich pflücke sie mit Begeisterung, aber ich hasse es, sie zu essen. Ich wollte es nicht sagen, um dir die Freude nicht zu verderben. Och, du bist ein solcher Liebling. Ich verschwieg es dir aus dem gleichen Grund, John. Ach, wie entzückend von uns. Ach, wir stimmen so wunderbar zusammen. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass wir uns scheiden ließen, Geliebte? John, ich habe dir meine Ansicht über die Scheidung bereits mitgeteilt. Erinnere dich, was jener entzückende Geistliche am Altar zu uns sagte. Wir gehören zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet? Mhm. Wie du möchtest, Liebste. Ja, Madam. Perkins, haben Sie mein Kochbuch gesehen? Nein, Madam. Wenn Sie es finden, geben Sie es mir sofort. Sehr wohl, Madam. Aha. Wie kann es denn sein? Ach, da liegt es ja. Hinter dem Sessel. Koche mit Liebe. Oh, Zettel mit besonderen Rezepten der Hausfrau. Hochzeitsknödel. Butterschmalz wird mit 3 oder 4 Eiern schaumig gerührt. Daran gibt man fein geschnittenes Rauchfleisch, geriebenen Parmesan, Weißkohl, Semmelwürfel. Der Teig wird abgeschmeckt mit einer Prise Muskat, einer Prise Arsen, einer... Hochzeitsknödel? Sehr sinnig. Marzipankugeln à la Brinvilliers. Mandeln mit etwas Rosenwasser gerieben, feiner Zucker darüber, auf gelindem Feuer rühren. Die Blausäure wird erst nach dem Abkühlen hinzugefügt. Ein unwiderstehlicher Leckerbissen für Männer, die Süßigkeiten lieben. Also. Madame, ich habe Ihr Kochbuch gefunden. Es war hinter den Sessel gefallen. Oh, geben Sie her. Kommen Sie herein, Inspektor. Kommen Sie. Danke. Guten Tag, Mrs. Brockelby. Bin ich der erste Gast? Allerdings. Oh, das tut mir leid. Das macht doch nichts. Zu früh kommen ist auch unpünktlich. Sie sind immer willkommen, Inspektor. War so schrecklich gespannt, ob ich Sie beide gesund wiedersehen würde. Was? Sie sehen recht müde aus, Mrs. Brockelby. Ich komme wenig zum Schlafen in letzter Zeit. Ja, die Flitterwochen. Sind Sie dünner geworden, Oberst? Bin etwas appetitlos. Man lebt von Luft und Liebe, nicht wahr? Wollen Sie nicht einen Blick auf die beleuchteten Rosen werfen, Inspektor? Oh ja, gerne! Bitte, Miss Dodd. Darf ich vorangehen? Bitteschön. Und wie befinden Sie sich, Perkins? Danke, Madam. Danke? Was heißt danke, Perkins? Danke ist keine Antwort. Der Haushalt ist wohl geordnet, Madam, der Lohn zufriedenstellend. Sie wissen ganz gut, dass ich Sie nicht danach gefragt habe. Ich habe kein Recht, mich hierüber zu äußern. Das ist anständig, Perkins. Sehr anständig. Sehr wohl, Madam. Gut. Und jetzt melden Sie mich. Sehr wohl. Wie herzlos ich bin. Ich hatte gehofft, ich wäre fähig, ohne Perkins auszukommen. Und ich habe mich nie gefragt, ob Perkins fähig ist, ohne mich auszukommen. Ich muss Mamas Perlen verkaufen. Die werden uns eine Weile über Wasser halten. Du hast etwas gut zu machen, Honoria. Guten Abend, Perkins. Ich werde verfolgt. Sehr wohl, Sir. Handelt es sich um ein Tier oder um ein Wesen höherer Intelligenz? Mr. Fletcher. Sehen Sie sich das an. Anatomisch ist sie ganz ähnlich gebaut wie Shakespeare. Aber der Intellekt, ein Sklave des Fleisches. Ich glaube nicht, dass Mr. Shakespeare meine Figur hatte. Sie versteht kein Wort. Ich laufe jetzt immer hinter Ihnen her, weil ich Sie doch liebe. Polly, du kannst doch nicht einfach so hier herein. Oh, Perkins. Miss Jennifer, Miss Polly, ich kann Sie wirklich nicht anmelden. Ja, Mr. Fletcher, Madam. Wie hübsch, dass Sie da sind, Mr. Fletcher. Ja, das ist Inspektor Campbell. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag, junger Mann. Ich bedanke mich für die Einladung. Nur auf einen kleinen Cocktail, Mr. Fletcher. Ich sehe so gern junge Leute um mich. Sie könnten mein Sohn sein, Mr. Fletcher. Und ich wäre so stolz auf Sie. Ich weiß nicht, Mrs. Brockelby. Ich war ein eher schwieriges Kind. Dann besonders, Mr. Fletcher. Dann besonders. Mr. Fletcher ist gekommen, John. Ah, das freut mich. Machen Sie Fortschritte, junger Mann? Was haben Sie denn auf dem Kerbholz? Mr. Fletcher ist Pädagoge, John. Kein Zögling von Mrs. Dorn. Entschuldigen Sie, Mr. Fletcher. Wen haben Sie uns denn da mitgebracht? Das sind unsere beiden Musterschülerinnen, Mrs. Brockelby. Mhm. Polly und Jennifer. Guten Tag. Zwei überaus strebsame junge Damen. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht unangenehm, dass ich meinen beiden Großen erlaubt habe, herzukommen. Aber Sie haben uns doch gar nicht... Polly! Durchaus nicht, liebe Honoria. Ich bin überzeugt, Sie sind nicht halb so grässlich, wie es den Anschein hat. Was darf Perkins Ihnen einschenken? Sherry, bitte. Und die Kinder bekommen auch ein kleines Gläschen Sherry. Für mich ein Whisky, bitte. Aber Polly! Hör auf, mich zu erziehen. Du trinkst auch lieber Gin. Ach. Aber mit sehr viel Zitrone. Dafür eine halbe Flasche. Sherry für Miss Polly. Ich bitte um Cognac. Ach gut, mein Mann nimmt gewöhnlich auch einen Cognac. Ja? Na, dann nehme ich vielleicht lieber Whisky, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Whisky, sehr wohl. Mir einen Campari Orange, Perkins. Ja, mir auch. Dir? Warum kein Cognac? Ich denke, du magst keine Cocktails. Heute ja. John, ich hasse Männer, die nicht wissen, was sie wollen. Ja, ich weiß es, Liebste. Du wechselst deinen Geschmack immer in dem Moment, wo ich ihn begriffen habe. Das ist doch flatterhaft. Ich habe gehofft, du wärst ein standhafter Charakter. Und nun muss ich erleben, dass du geschmacklich vollkommen unzuverlässig bist. Nimm ein Sandwich, Liebste. Weißbrot beruhigt. Unter keinen Umständen. Sieht lecker aus. Nehmen Sie eins, Oberst Brockleby. Nein, danke, mein Kind, danke. Ich glaube, ich sollte nur das essen, was meine Frau auch isst. Wo ist meine Bonbondose? Welche Bonbondose denn? Die silberne Bonbondose. John, wo ist sie? Ja, warum fragst du mich das? Sie stand auf dem Tischchen neben dir. Ich habe sie dort gesehen. Ja, so nimm doch eines von meinen Bonbons. Von deinen? Ich will meine eigenen Bonbons. Ich bin an sie gewöhnt. Es sind Marzipankugeln. Ja, meine ich ja auch. Das so nimm doch. Lass mich mit deinen schauderhaften Marzipankugeln zufrieden und sag sofort, wo die Dose ist. Ja, das ist doch jetzt völlig gleichgültig. So? Mein Gott, das ist mir aber sehr peinlich, Mrs. Brockleby. Weshalb? Haben Sie sie? Nein, natürlich nicht. Meine Fresse, ich lach mich tot. Polly. Ich hab sie nicht. Mr. Fletcher kann mich durchsuchen. Ich weiß sehr gut, wer sie hat. John, ich ersuche dich zum letzten Mal. Also jetzt bitte, reg dich doch nicht so auf. Die Dose wird sich schon wieder finden. Ich soll mich nicht aufregen. Ich habe allen Grund, mich aufzuregen. Aber du machst das alles mit Absicht. So eine Quälerei, ich halte das nicht mehr aus. Einen Moment, Madam. Miss Jennifer, dürfte ich um Ihre Handtasche bitten? Bitte? Danke. Gestatten Sie? Die Dose, bitte. Oh, Perkins, wie wundervoll Sie wieder waren. Jedes Mal, wenn ich etwas gestohlen habe, blickt mir Perkins immer so durchdringend in die Augen. Und wenn er dann mit seiner männlichen Stimme sagt, gestatten Sie, Miss Jennifer... Oh, dann spüre ich's bis in die Kniekehlen. Jennifer, ich bin sehr traurig. Ich glaubte, du hättest verstanden, was ich dir über die zivilisatorische Bedeutung des Eigentums erklärt habe. Aber Miss Dodd, seit ich bei Ihnen bin, stehle ich doch wirklich nur noch nutzlose Dinge. Warum stehlen Sie dann überhaupt? Es macht ein solches Vergnügen, alle gestohlenen Sachen von Perkins wieder abgenommen zu kriegen. Aha. Wirklich. Also, was ich sagen will, es war ein Fehler von uns, Miss Dodd, nicht zu bemerken, dass es ohne Perkins nicht geht. Es scheint so. Mrs. Brockleby, als ich heute Ihrer freundlichen Einladung folgte, hatte ich die geheime Absicht, eine Bitte an Sie zu richten. Schon wieder. Wie viel Geld sollen wir Ihnen denn noch in den Rachen werfen, nur damit Ihr verbrecherischer Nachwuchs gedeiht? Ich wollte Sie nur bitten, mir Perkins zurückzugeben. Sie sehen ja, wie unentbehrlich er für uns ist. Was wollen Sie haben? Perkins? Aber ja, Miss Dodd. Oh, mit Vergnügen. Wir sind natürlich äußerst zufrieden mit Perkins. Ja. Aber Sie haben ältere Rechte, liebe Honoria. Also, abgemacht. Ja. Und herzlichen Dank. Perkins, nächste Woche sind Sie wieder bei mir. Sehr wohl, Madam. Aber sagen Sie... Als Sie Perkins gehen ließen, da war es doch, weil, also ich meine... Meine ja. Verhältnisse haben sich unerwartet gebessert, Oberst Brockleby, durch eine Erbschaft. Ganz plötzlich. Aber das freut mich, Mr. Ungeheuer freut mich, das Ehrenwort. Ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Die Kinder müssen ins Bett. Könnte ich noch ein paar Worte mit Ihnen sprechen, Miss Dodd? Aber gern. Also macht euch fertig, Mädchen. Und entschuldigt euch bei Mrs. Brockleby. Bedankt euch für den ungewöhnlichen ungewöhnlich reizenden Abend. Ja, es war wirklich sehr ermutigend, bei Ihnen zu sein, Mrs. Brockelby. Hier geht alles nach Wunsch, scheint mir. Eine Oase in dieser Welt der Enttäuschungen. Ja. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen. Ich begleite Sie. Oh, ja. Tja, meine liebe Miss Dodd, ich freue mich so, dass es Ihnen wenigstens finanziell besser geht. Es ist doch ein einsames Leben ohne Mann. Nicht wahr? Nun, besser als ein einsames Leben mit Mann. Das ist mein Trost. Perkins, Sie können später abräumen. Sehr wohl, Sir. Ich bewundere Sie seit langer Zeit, liebe Miss Dodd. Eine kleine, zierliche, liebenswürdige Person. Erfüllen Sie in diesem harten Leben Ihre Aufgabe ganz allein, wenn ich nicht irre. Denn Sie sind doch ohne Verwandte, ne? Allerdings. Aber ich habe ja meine Schützlinge. Ja, ja. Ja, ich rechne Sie zu den großen englischen Erziehern, liebe Miss Dodd. Zu den Cecil Rhodes und Lord Kitchener. Aber Oberst. Ich hoffe, Ihnen ist es nicht unangenehm, dass ich Sie bewundere. Nicht im Mindesten, Oberst. Ich sage immer, kein Mann ist besser als ein dummer Mann. Aber natürlich ist der dümmste Flirt besser als kein Flirt. Also, Perkins, ich ersuche Sie, das Abräumen zu verschieben. Sehr wohl, Sir. Sehen Sie, allein die Fürsorge und die Liebe, die Sie diesen entzückenden Kindern entgegenbringen. Aber ich bitte Sie, ja, meine Lydia besitzt leider sehr wenig von diesen Tugenden. Und ich bedarf der Liebe und der Fürsorge. Aber lassen wir das. Ich wollte Ihnen nur sagen, Honoria, dass ich, seit ich Sie kenne, wieder an das weibliche Geschlecht glaube. Was für ein Unsinn, Oberst. Sie haben eine wundervolle Frau. Heute war sie ein bisschen nervös. Vielleicht fühlt sie sich nicht ganz wohl. Ja, ja, ja, das ist es. Oh, welch ein Scharfblick. Meine liebe Miss Dodd, Lydias Gesundheitszustand macht mir die ernsthaftesten Sorgen. Ach. Perkins! Ich glaube, mich deutlich genug ausgedrückt zu haben. Sie sind hier überflüssig. Sehr wohl, Sir. Ihr Verhalten enttäuscht mich, Perkins. Entschuldigen Sie, Madam. Ja, ja, sie weigert sich, einen Arzt zu konsultieren. Ach. Aber mir macht man nichts vor. Wir alten Soldaten haben einen sechsten Sinn dafür, wenn Freund Hein zum letzten Duell herausgefordert hat. Ja, aber Oberst, das wusste ich ja gar nicht. Honoria, wenn ich einmal des Trostes bedürfen werde, werde ich dann Trost finden? Was Sie sagen, ist alles sehr merkwürdig, Oberst. Also, dann gute Nacht, Oberst. Sie wollen auch schon gehen, Miss Dodd? Ja, es scheint mir tatsächlich an der Zeit. Ich habe Miss Dodd ein paar Ratschläge gegeben, Liebste, wie sie ihr Vermögen anlegen kann. Sie können sich auf John völlig verlassen. In Geldsachen ist er ein Genie. Kommen Sie, ich bringe Sie. Oh, danke. Die wenigstens wird keinen umbringen. John! Hilfe! Seit wann bist du schreckhaft? Widerwärtige Herumschleicherei. Nimm dich doch zusammen. Ich habe geglaubt, eine Frau zu heiraten, die mir einen gemütlichen Lebensabend in einem gemütlichen Heim sichert. Und jetzt habe ich eine Meduse. Brockelby, sei ein Mann. Ich bin ein Mann. Bist du sicher, John? Ich bin ein Mann. Deshalb brauche ich weibliche Liebe und Fürsorge und ein Heim. Ein wohliges, gemütliches Heim. Meine Ruhe will ich haben. Verstehst du? Ich will meine Ruhe. Meine Ruhe will ich haben. John, soll das heißen, dass du mir nicht vertraust? Im Gegenteil. Ich traue dir alles zu. John, kannst du nicht einen Moment aufhören, die Welt vom sentimentalen Gesichtspunkt aus zu betrachten? Nicht sentimental. Du versuchst, mich umzubringen, nicht wahr? Nein, nein. So will ich das nicht ausdrücken. Und ich versuche, dich umzubringen. Oh. Das ist doch eine Vertrauensgrundlage. Was für eine unbritische Art, über solche intimen Beziehungen zu sprechen. Offenheit ist vielleicht nicht delikat, aber gelegentlich ist sie praktisch. Es hat sich herausgestellt, John, dass wir gleich stark sind. Und wenn wir fortfahren, uns zu bekämpfen, werden wir uns aufreiben. Ja, was sollen wir also tun? Schließen wir Frieden, John. Und das hättest du eher sagen können. Ein Schwächling, der zu früh aufgibt. Ich hatte allerhand Chancen, dich zu erledigen, Liebster. Denkst du? Aber es hat sich herausgestellt, du bist der erste meiner Männer, der mir gewachsen ist. Ehrlich, John, du bist der erste meiner Männer, der mir sympathisch ist. Ach. Wenn ich dich jetzt in dieser Minute umbringen könnte, ich bin mir nicht sicher, ob ich es täte. Lydia, du bist berückend. Also? Waffenstillstand? Waffenstillstand. Freundschaft? Freundschaft. Ich habe nur noch eine kleine Frage, Lydia. Ja, sag sie, Liebster, sag sie. Sind die Sardellenbrötchen in Ordnung? Was mich betrifft, ja, ich hatte den Cognac vergiftet. Also was mich betrifft, die Leberwurst ist in Ordnung, Käse auch. Strichnin ist nur eine Kaviarbrötchen. Ach, das hätte ich wissen sollen. Ja. Lydia. Das feiern wir. Mm. Ich habe 2 Flaschen edlen Rotwein in der Kredenz. So. Chateau Lafitte Grand Cru. 50 Pfund die Flasche. Oh, klingt gut. Auf die einzige Frau der Welt, die ich verehre. Auf das Vertrauen. Sag mal, Lydia, wie bist du eigentlich in unseren Beruf gekommen? Ach Gott, ich wurde mit 17 Jahren verheiratet an einen Herrn, der 50 war und einen Bauch und eine Glatze hat. Ich fand ihn scheußlich. Aber mein Vater sagte, du heiratest doch das Geld, nicht den Mann. Gut, sagte ich mir, wenn ich das Geld heirate, dann sehe ich nicht ein, warum ich den Mann behalten soll. Das Geld heiraten, das ist ein guter Grundsatz. Ja, in dem Sinn bin ich eigentlich nie Witwe geworden. Unglücklicherweise hatte Inglethorpe einen Sohn. Wer? Mein erster Mann, Inglethorpe. Kennst du ihn etwa? Ja, erzähl mal weiter. Er hat einen kleinen Sohn, der den Hauptteil des Vermögens geerbt hätte. Ich musste das aufsässige kleine Scheusal adoptieren. Und das war doch einfach. Es war gar nicht einfach, Inglethorpe nach Kalifornien zu bringen. Warum Kalifornien? Nur nach kalifornischem Recht kannst du ein adoptiertes Kind beerben. So liegt Inglethorpes stilles Grab in einem Palmenhain bei Santa Monica. Und das des Kindes? Ist das kühle Meer. Gibst du mir noch ein Sandwich? Ja, es war ein eleganter Tod. Wie hast du's gemacht? Nach Inglethorpes Unfall kehrten wir nach England zurück und ließen uns an der Küste nieder. Das Kind hatte in Amerika paddeln gelernt. Ich verbot ihm, in Gegenwart von Zeugen, im Meer zu paddeln. Schriftlich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und? Ich sagte dir doch, es war ein aufsässiges Kind. Es ertrank. Du rechnest es damit, dass es tun würde, was du ihm verboten hast. Oh, wie gescheit von dir. Oh, ich liebe gescheite Frauen. Das ist nun schon alles, John. Die Methode leuchtete mir ein. Ich heiratete sodann Mr. Musgrave, Mr. Clithering, Mr. Knox, Mr. Meredith, Mr. Barley und Oberst Brockleby. Du sah nicht so taktlos, Lili. Sag mal, weißt du, wer ich bin? Nein. Bist du wer? Kein geringerer als der Vetter deines ersten Mannes. Nicht möglich. Du bist Vetter John? John, das Biest, das schwarze Schaf, die Schande der Inglethorpeschen Familie. Aha, du hast von mir gehört. Nur Gutes. Und du, Liebling, bist die direkte Ursache meiner Karriere. Was? Ich hatte Schulden. Enorme Schulden. Die Rettung wäre natürlich Vetter Inglethorpe in Kalifornien gewesen. Er war gutmütig und großzügig. Aber er starb. mit deiner gütigen Hilfe, meine Liebe. Und alles, was ich erhielt, war ein äußerst, wirklich ein äußerst unliebenswürdiger Brief von seiner Witwe. Ach du, wie ich dich gehasst habe damals. Entschuldige, John. Wenn ich geahnt hätte. Ich war vollkommen am Ende. Andere hätten sich auf der Stelle erschossen. Ich heiratete. Die gute Mathilde war wirklich sehr reich, aber es ging nicht. War sie nicht reich genug? Glaub mir, Lydia, bitte glaub mir, es war mir niemals nur ums Geld zu tun. Aber sie beraubte mich des höchsten Gutes, das ein Mann besitzt. Freiheit. Erzähl mir doch nicht, du hättest deine Frauen wegen deiner Freiheit umgebracht, statt wegen ihres Vermögens. Es war nicht das Geld, Lydia. Im Innersten, bitte glaub mir, im Innersten war es nicht das Geld. Ach, boah. Lydia, du bist so wundervoll gefühllos. Macht es dir etwas aus, wenn ich dir sage, dass ich dich hinreißend finde? Oh, ich finde dich einfach vollkommen, John. Lassen wir uns scheiden. Scheiden? Du hast meinen Antrag auch abgelehnt. Damals kannte ich dich nicht, wie ich dich heute kenne, John. Ja, das kommt natürlich etwas überraschend. Lass mich hoffen, John. Lydia, ich willige ein. Wann? Wann du willst, gib. Sobald als möglich. Und für immer und allzeit. Ach. Jetzt bin ich müde. Ach, ich werde schlafen wie ein Dachs. Na, und ich erst. Seit 6 Nächten habe ich kein Auge zugetan. Oh, du Ärmster. Ja, ich hatte immer eine hohe Meinung von deinen Fähigkeiten. Oh, du allerliebster Schmeichler. Gute Nacht und süße Träume. Gute Nacht, mein Einziger. Gute Nacht. Gute Nacht. Noch nie haben Ohren, die an einem Schlüsselloch lagen, so einen Abgrund von Verworfenheit vernommen. Ein ganzes Schlangennest grinst aus diesen beiden Menschen. Also, die unzähligen Fallstricke, die dieses Haus zu einer Mördergrube machten, die Gifte, Fußangeln, durchgesägten Kronleuchter werden verschwinden. Man wird sich in freundlichem Einverständnis trennen. Tja, so trennen sich zwei gefräßige Vipern. Jeder hat entdeckt, dass die andere zu dick ist, um verschlungen zu werden. Nun gleiten sie auseinander ins Gras der sommerlichen Wiese, unhörbar, gierig darauf, den kochenden Giftzahn ins Blut des wehrlosen Opfers zu tauchen. Wenn sie es wenigstens noch nötig hätten, wenn sie arm und bedürftig wären, aber nein, sie haben es ja, sie sind wohlbetucht. Sie betreiben den Mord als Sport. Er ist eine Droge, von der sie nicht lassen können. Und das nächste Opfer ist vielleicht meine gütige Miss Dodd, nie und nimmer. Perkins, Sir, hier ist ein Anruf für Sie. Der Herr nennt seinen Namen nicht. Er sagt, er sei aus der Kanzlei von Sir Arthur Hawkes, Mrs. Brocklebys Rechtsanwalt. Jawohl, Sir, ich verbinde. Hallo, Oberst Brockleby. Ihre Frau beabsichtigt, sie zu enterben. Ich kann Mrs. Brockleby nicht ausstehen und ich finde das sehr unfair Ihnen gegenüber. Falls Sie das auch finden, könnten Sie vielleicht noch etwas unternehmen dagegen. Bitte? Ja, also noch haben Sie Zeit. Ja, wofür? Also, ja, also. Perkins, Madam, ein dringender Anruf von Seymour und Philby. Die Anwaltsfirma von Oberst Brockleby. Jawohl, ich verbinde, Madam. Mrs. Brockleby, ich halte es für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie morgen enterbt werden. Ja, von Ihrem Mann, ganz richtig. Morgen früh um 10. Bis dahin hätten Sie noch Zeit, die Lage zu Ihren Gunsten zu verändern. Wie bitte? Ach, Name ist Schall und Rauch. Ein Feind von Oberst Brockleby und ein unbekannter Verehrer von Ihnen. Nichts verletzt die Pflichten eines Butlers in gröberer Weise als Indiskretion. Aber vor einen sittlichen Notstand gestellt, halte ich es für meine Pflicht als Mensch, diesem Zustand ein Ende zu machen. Es rührt sich was. Ich wusste es. Sie können es nicht lassen. Voller Sarg, muss man sagen. Direkt luxuriös. Darf ich Ihnen den Kranz abnehmen, Sir? Ja, gerne. Ich werde an Oberst Bescheid sagen. Nicht nötig, bin schon da. Sie können gehen, Perkins. Sehr wohl. Guten Tag, Inspektor. Oberst Brockleby. Oh, Sie haben sich in Unkosten gestürzt. Was für ein prachtvoller Kranz. Was steht auf der Schleife? In alter Treue. Ja, ja, wie überaus passend. Nicht wahr? Oberst Brockleby, ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Ja. Von Amts wegen. Oh, bitte. Gab es irgendwelche Misshelligkeiten zwischen der Verstorbenen und Ihnen? Nein. Niemals. Bei unserem letzten Abendessen tranken wir 2 Flaschen Chateau Lafite zusammen. Worauf glauben Sie, dass wir angestoßen haben? Auf Misshelligkeiten? Ja, die Flaschen wurden gefunden, auch die Gläser. Sie lebten also in vollkommenem Einvernehmen? Wir sind keine Engel, Inspektor. Wir haben alle unsere Launen. Aber man ist tolerant. Mit anderen Worten, wir führten eine normal glückliche bürgerliche Ehe. Mit tödlichem Ausgang. Heiraten ist immer ein Risiko. Also erzählen Sie die Vorgänge des gestrigen Abends. Der Reihe nach. Ja, wir waren in heiterster Stimmung zu Bett gegangen. Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass ich nicht schlafen konnte. Woran lag das? Am Wein. Ich hatte den Chateau Lafite zu schnell getrunken. Ich stand also wieder auf. Warum? Na, 3-mal dürfen Sie raten. Aha. Als ich zur Tür herauskam, traf ich auf Lydia, die ebenfalls nicht schlief. Sie lachte sehr, als sie mich sah. Wir hatten uns ja eben vorher feierlich voneinander verabschiedet. Weiter. Wir entdeckten, dass wir beide Appetit auf Mixed Pickles hatten. Und Lydia ging in den Keller, um sie zu holen. Perkins war schon im Bett. Nach einer Weile fiel mir auf, dass Lydia nicht wiederkam. Was taten Sie inzwischen? Ich las den Leitartikel der Times. Was taten Sie noch? Ja, nichts weiter. Wie lange blieb Mrs. Brockleby im Keller? Lange. Viel zu lange. Und Sie lasen die ganze Zeit über den Leitartikel? Ja, mindestens 10-mal, Inspektor, was eine große Neuerung in den Beziehungen zwischen der Times und ihrem Publikum darstellen dürfte. Was taten Sie dann? Dann geriet ich in Sorge und ging nachsehen. Tja, und da fand ich sie. Wo? Am Fuß der Kellertreppe. tot zwischen den Pickels. Sie muss auf dem Rückweg hintenüber von der Treppe gestürzt worden sein. Gestürzt worden? Von wem? Ja, vom Chateau Lafitte. Sie hatte wirklich zu viel getrunken. Verstehe. Oberst Brockelby, bitte besinnen Sie sich so genau Sie können. Wie lange haben Sie auf Sie gewartet? Eine Viertelstunde. Wenn das wahr wäre, Oberst, wäre Ihre Geschichte wahr. Ach ja? Ja, wir haben natürlich festgestellt, wie viel Zeit eine Person höchstens benötigt, um in den Keller zu gehen, die Tür zu öffnen, ein Glas herauszunehmen und zurückzukommen. Sie benötigt, sämtliche natürlichen Verzögerungen einberechnet, 6 Minuten. Wenn Ihre Frau in 15 Minuten nicht zurückgekehrt war, kann das nur eines bedeuten. Dass sie schon tot war, als ich herunterkam. Ja. Sollte sich indessen herausstellen, dass Sie ihr bereits nach 5 Minuten folgten. Sie haben geklingelt, Sir. Ja, Perkins, was taten Sie am gestrigen Abend als letztes? Ich wartete, bis die Herrschaften sich zurückgezogen hatten und legte mich dann auch hin. Weiter wissen Sie nichts. Doch, Sir. Was? Ich hörte einen Schrei. Der Schrei kam aus dem Keller, nicht wahr? Ich bedauere, Ihre Frage verneinen zu müssen, Sir. Er kam von der Galerie. Hat Ihre Frau geschrien, Oberst Brockelby? Ja, als sie mich plötzlich sah. Sagten Sie nicht, sie lachte? Ja, erst schrie sie, dann lachte sie. Warum schrie sie? Und sie war eben erschrocken. Sie dachte nicht, dass ich es wäre. Perkins, ich hoffe sehr, dass Sie noch mehr gehört haben. Gewiss, Sir. Ich hörte die Herrschaften miteinander sprechen. Nach dem Schrei? Jawohl, Sir. Mrs. Brockelby rief, sie ginge jetzt die Mixed Pickles holen. Und dann? Dann begab sich Mrs. Brockelby in den Keller. Wann war das? Um 16 Minuten vor 1 Uhr, Sir. Hiernach begab sich Mr. Brockelby in den Keller. Sofort? Nicht unmittelbar, Sir. Erst um 5 Sekunden vor 1 Uhr. Also über eine Viertelstunde später? Jawohl, Sir. Anschließend kam Mr. Brockelby zu mir und sagte, dass Mrs. Brockelby verunglückt sei. Ich benachrichtigte die Polizei und den Arzt. Ja, diese Angaben waren sehr wertvoll, Perkins. Sie können gehen. Sehr wohl, Sir. Das ist der undurchsichtigste Tatbestand, der mir je begegnet ist. Ein Mordfall im Hause unbescholtener, tugendhafter Leute, das ist nicht mehr als die Regel. Aber ein echter Unglücksfall im Hause eines Mörders, das ist ja zum Verrücktwerden. Also Ihr Taktgefühl sollte Ihnen verbieten, mich so zu nennen, bevor Sie über Beweise verfügen. Ich habe ja Beweise. Aber Beweise für Ihre Unschuld. Also ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Raum überlassen könnten, um meinen Bericht zu schreiben. Bitte? Eine letzte Amtshandlung. Ein trauriger Abschluss. Nobody is perfect, Inspektor. Keiner beschließt sein Leben mit einer glatten Bilanz. Wollen Sie vielleicht in die Bibliothek gehen? Ja, ja, bitte. Erste Tür rechts. Ah. Hast du gut zugehört? Ärgerst du dich, du listige alte Ratte? Oh, du warst so schlau. Aber dann hast du einen klasse Fehler gemacht. Du bist zu lange im Keller geblieben. Da kam ich überhaupt erst auf die Idee. So eine Gelegenheit konnte man sich doch nicht entgehen lassen. Ein kleiner Stoß. Dann kontrolliert, ob ich nicht noch nachhelfen muss. Was nicht mehr nötig war. Mein Goldherz. Eine Leiche? Und kein Beweis. Geben Sie her, Miss Jennifer. Ich trage den Kranz. Ach, würden Sie doch lieber mich tragen, Perkins. Unserer Wohltäterin. Eine schöne Inschrift von Miss Dodd. Was ist denn das für ein Medaillon da auf dem Sarg? Ein Talisman, wie Madame zu sagen pflegte. Er enthält, wenn ich nicht irre, ein Bildnis ihres ersten Mannes. Es muss schlimm sein, wenn man von seinem Partner für immer getrennt wird. Ich möchte sie nie so verlassen, Perkins. Vielleicht könnte ich den schmerzlichen Fall einer solchen Trennung hinausschieben, Miss Jennifer. Darf ich Sie fragen, ob Sie sich ein Leben als Mrs. Perkins vorzustellen vermöchten? Was meinen Sie damit? Miss Jennifer, ich möchte Sie um die große Ehre ersuchen, mir Ihre Hand fürs Leben zu reichen. Ich bin sehr erfreut über Ihren Vorschlag, Mr. Perkins. Liebe Miss Jennifer, vom Tag Ihrer Einlieferung an war ich bezaubert von Ihrem zierlichen und angenehmen Wesen, von der Zartheit Ihrer Haut, der Dunkelheit Ihrer Augen und der Flinkheit Ihrer graziösen langen Finger. Ich habe in der darauffolgenden Zeit Ihre Anmut und die Anmut Ihrer Meinungen in zunehmendem Maße schätzen gelernt. Und ich erlaube mir auszudrücken, dass ich Sie aus den genannten und anderen Gründen aufs Innigste liebe. Ich bin überaus glücklich, das zu erfahren, Mr. Perkins. Sie wissen, wie sehr ich Sie achte und bewundere. Aber Sie wissen vielleicht nicht, wie sehr ich Sie liebe. Ich liebe Sie mit aller Gewalt. Meine liebe Jennifer. Mein Gemahl. Also diese Kranzschleife. Die Inschrift ist klasse. Der dankbare Lehrkörper. Und so ein gut gebauter Körper. Ich lege den Kranz mal vorne drauf. Ich finde es ganz vernünftig, dass er sie umgebracht hat. Wer? Na, der Oberst. Ist doch klar wie Hühnerbouillon. Warum um Himmels Willen sollte er das getan haben? Es war der 7. Tag. Von was? Von ihrer Ehe. Der 7. Tag ist der kritische Tag in jeder Ehe. Aha. Könnten Sie sich vorstellen, dass es Ihnen Vergnügen machen würde, mich umzubringen? Überhaupt nicht. Sie würden mich nicht umbringen? Nein. Kein bisschen? Kein bisschen. Sie sind so ein Ekel. Ich liebe Sie und Sie haben nicht einmal das Bedürfnis, mich umzubringen. Wie glauben Sie, dass Sie sich benehmen, Mr. Fletcher? Zurückhaltend. Sie benehmen sich wie ein Flegel, wie ein Flegel und wie ein Dummkopf. Sie werden sich so lange zurückhalten, Mr. Fletcher, bis da gar nichts mehr zurückzuhalten ist. Sie werden Ihre paar Gefühle so lange zwischen Ihren Fingern herumdrehen, bis Sie so abgenützt sind wie ein alter Penny, den keiner mehr will. Sie glauben, weil ich Ihnen nachlaufe, bin ich nichts wert, Sie Blödian. Sie sind selber nicht mehr wert als eine Zeitung von gestern. Polly, ich liebe dich. Was sagen Sie? Ich sagte, ich liebe dich. Aber ich habe doch nicht nur Spaß gemacht. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich mache auch keinen Spaß, Polly. Oh. Und ich heiße Lanz. Oh, Lanz! Ah. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Polly. Ich liebe dich. Polly. Ich habe mal einen Film gesehen, Lanz. Da bekamen zwei Leute 12 Kinder. Das muss ein hervorragender Film gewesen sein. Ich bitte um Vergebung, Sir. Ich bringe nur einen Gegenstand, den Miss Jennifer vergessen hat, zurückzulassen. Was ist denn das? Mrs. Brocklebys Medaillon, Sir. Höchst merkwürdig. Meine grässliche Adoptivmutter pflegte nämlich genau das Gleiche zu tragen. Sie bewahrte meinen Papa darin auf. Sollte es sich bei Ihrem Herrn Vater um Mr. Inglethorpe gehandelt haben, Sir? Ja. Dann ist Ihre Identität unzweifelhaft, Sir. Sehen Sie selbst. Ist das nicht das Bild Ihres Vaters? Verdammt, ja! Hast du sie denn nicht erkannt? Natürlich! Ich habe es nur nicht begriffen. Jetzt, wo ich weiß, wer sie ist, weiß ich, dass ich sie von Anfang an nicht leiden konnte. Ich bin bloß froh, dass ich dir meinen Antrag gemacht habe, bevor ich wusste, wie enorm reich du bist. Reich? Wenn sie deine Adoptivmutter war? Meine Güte, ich erbe das ja. Die alte Schachtel hat einen ganz schönen Haufen Geld gehabt. Lauf Miss Dodd entgegen, sie wird schon auf dem Weg hierher sein. Sag ihr, wir haben jetzt endlich genug Geld für das Heim. Mach ich, Liebling. Miss Dodd und Miss Polly. Mein herzliches, aufrichtiges Beileid, lieber Mr. Fletcher. Ihre Mutter war eine außerordentliche Frau. Sie hatte, was heute kaum mehr einer beisammen hat, Kraft und Güte. Sie kannten sie besser als wir alle, Miss Dodd. Ich bin gar nicht traurig, Mr. Fletcher. Lydia hatte ein großes Leben und ein schmerzloses Ende. Ich könnte sie beneiden. Wie sollte ich sie beweinen? Ja. Und außerdem bin ich sehr froh über die Veränderung ihrer Vermögenslage, Lancelot. Eine Neuigkeit, Miss Dodd. Mr. Fletcher und ich, wir wollen heiraten. Klasse, was? Mein Kind, was für eine gute pädagogische Idee. Du wirst Mr. Fletcher sehr günstig beeinflussen. Ja, das glaube ich auch. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich über diese Heirat freue. Woher wisst ihr denn schon wieder alles? Was denn? Dass ihr mich heiratet. Miss Dodd, Mr. Perkins hat mir die Ehre angetan, einzuwilligen, mein Gatte zu werden. Oh, wow! Nein. Was für ein wundervoller Tag ist das. Und er schien doch eher unangenehm zu begehen. Nun werdet ihr mich beide nicht mehr verlassen. Oh, Miss Dodd, ich danke Ihnen vielmals für den wundervollen Kranz. Oberst, ich bin so glücklich. Ich auch, Miss Dodd. Ich meine, bekümmert. Tief bekümmert. Oh, was schwatze ich da. Ich fühle so sehr mit Ihnen. Es war solch ein schrecklicher Schlag. Und für uns alle so überraschend. Glücklicherweise kann man nicht sagen, dass er Sie unvorbereitet traf. Nein, das kann man nicht sagen. Wieso nicht? Sie sagten mir doch erst gestern, Ihre Frau fühle sich gar nicht wohl. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich sah es voraus. Sie war schon längere Zeit sehr leidend. Ja, und nun ist sie auch noch die Treppe hinuntergefallen. Ich schäme mich fast, Oberst, Ihnen zu gestehen, dass mich auch frohe Gefühle bewegen. Diese beiden lieben Mädchen verheiraten sich nämlich. Polly heiratet Mr. Fletcher und Jennifer Mr. Perkins. Eine angenehme Nachricht. Meine Glückwünsche, meine Glückwünsche. Danke. Ach, da danke. Fällt mir ein, ich habe noch einen alten und sehr guten Cognac im Keller. Ich werde ihn holen. Wollen Sie mir den Gefallen tun, ihn zur Feier des Tages mit mir zu trinken? Wir haben alle Grund zur Freude, nicht wahr? Ulkig. Schicksalsschläge scheinen bei ihm eine erheiternde Wirkung hervorzurufen. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich bin der beschränkteste Kriminalinspektor von ganz Schottland, ja. Guten Tag, Inspektor. Tag, ich bin ein Narr, ich bin ein Trottlein. Ein vollkommen pensionsreifer Idiot. Wir kennen uns bereits, nicht wahr? Wieso? Ach so, ja. Ich sage, er kann es nicht gewesen sein. Ja, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Wieso? Natürlich war er es. Eine Viertelstunde früher oder später, das ist doch grundsätzlich egal. Die Lösung muss einfach im Keller liegen. Verstehen Sie mich? Nein. Ja, nein, aber ich bitte Sie, die Frage ist, was tat sie dort? Was tat Lydia Brockleby eine Viertelstunde lang im Keller? Hoppla, Kurzschluss! Perkins! Was ist los? Wo bist du? Hier bin ich, Jennifer. Ich zünde die Kerzen an. Ja. Es werde Licht. Und es ward Licht. Ich gehe in den Keller eine neue Sicherung einsetzen. Stürzen Sie nicht, wie die arme Mrs. Brockleby. Und sehen Sie nach dem Oberst. Ich muss Ihnen die bedauerliche Mitteilung machen, dass mit Oberst Brocklebys Rückkunft nicht mehr zu rechnen ist. Was? Die elektrische Leitung scheint durch eine unerklärliche Manipulation mit der Stahltür des Getränkekellers in Kontakt gebracht worden zu sein. Oberst Brockleby hat offensichtlich die Tür berührt und ist hieran gestorben. Ah. Tod Gott, und Leben, ein Wahnsinn. Schmaler Pfad. Das ist ja wirklich entsetzlich. Ja, liebe Miss Dodd, heiraten ist immer ein Risiko. Sie hörten, Heiraten ist immer ein Risiko. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Saul O'Hara, besser bekannt unter dem Namen Peter Hux. Es spielten Inspektor Campbell, Thomas Holzmann. Oberst Brockelby, Hans Korte. Lydia Barley, Maria Becker. Honoria Dodd, Elisabeth Wiedemann. Außerdem wirkten mit Pascal Breuer, Irene Klarin, Andreas Wildner und Robert Atzorn als Butler Perkins. Regie Lilian Westphal, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1989.